Erster das Volk machte Usia zum König. Er war erst 16 Jahre alt. Er wurde König nach seinem Vater Amazia. Zweiter Usia baute die Stadt Elot stark. Er gab sie Juda zurück. Dies geschah, nachdem der alte König gestorben war. Dritter Usia war 16 Jahre alt, als er König wurde. Er regierte 52 Jahre in Jerusalem. Seine Mutter hieß Jechoja. Sie kam aus Jerusalem. Vierter Usia tat, was Gott Jahwe gut fand. Er tat es wie sein Vater Amazia. Fünfter Usia suchte Gott. Er tat dies, solange Sachaja lebte. Sachaja lehrte ihn, Gott zu ehren. Solange Usia bei Jahwe blieb, half Gott ihm. Sechster Usia kämpfte gegen die Philister. Er zerstörte die Mauern von Gath. Er zerstörte auch die Mauern von Jabne und Asdod. Dann baute er neue Städte im Land der Philister. Siebter Gott half Usia. Er half ihm gegen die Philister. Er half auch gegen die Araber von Gurbal. Und er half gegen die Moiniter. Achter die Ammoniter gaben Usia Geschenke. Sein Name war bekannt bis nach Ägypten. Denn er war sehr stark. Neunter Usia baute Türme in Jerusalem. Er baute sie am Ecktor, am Taltor und an der Ecke. Er machte sie stark. Zehnter Usia baute auch Türme in der Wüste. Er ließ viele Brunnen graben. Er hatte viele Tiere. Er hatte auch Bauern und Winzer. Er liebte die Arbeit auf dem Land. Elfter Usia hatte auch ein großes Heer. Viele Soldaten kämpften für ihn. Jael und Maaseia zählten die Soldaten. Hanania, ein wichtiger Beamter, passte auf. Zwölfter es gab 2600 Anführer. Sie waren starke und mutige Männer. Dreizehnter unter diesen Anführern waren 307.500 Soldaten. Sie waren sehr stark. Sie kämpften für den König gegen seine Feinde. Vierzehnter Usia gab dem ganzen Heer Waffen. Er gab ihnen Schilde und Speere. Er gab ihnen auch Helme und Rüstungen. Und er gab ihnen Steine für Schleudern. Fünfzehnter Usia ließ in Jerusalem besondere Maschinen bauen. Diese Maschinen kamen auf die Türme. Man konnte damit Pfeile und große Steine schießen. Sein Name wurde überall bekannt. Gott half ihm sehr, so wurde er sehr mächtig. Sechzehnter Usia wurde sehr mächtig. Dann wurde er stolz. Er tat etwas Schlechtes gegen Gott Jahwe. Er ging in den Tempel Jahwes. Dort wollte er Weihrauch verbrennen. Siebzehnter der Hohepriester Asaja ging ihm nach. 80 mutige Priester von Jahwe waren bei ihm. 18. Die Priester sagten zu König Usia, du darfst keinen Weihrauch verbrennen. Nur die Priester dürfen das tun. Sie sind von Aaron. Sie sind dafür bestimmt. Geh aus dem Tempel. Du hast etwas Falsches getan. Gott Jahwe wird dich nicht ehren. 19. Usia wurde wütend. Er hielt das Gefäß für den Weihrauch. Er war wütend auf die Priester. Dann kam eine Krankheit auf seine Stirn. Es war im Tempel Jahwes, neben dem Altar. Die Priester sahen es. 20. Hohe Priester Asaja und alle Priester sahen Usia an. Sie sahen, dass er krank war an der Stirn. Sie schickten ihn schnell weg. Usia selbst ging auch schnell. Denn Gott Jahwe hatte ihn bestraft. 21. König Usia war krank bis zu seinem Tod. Er lebte in einem eigenen Haus. Er durfte nicht in den Tempel Jahwes. Sein Sohn Jotham leitete den Palast. Jotham sprach Recht für das Volk. 22. Der Prophet Jesaja schrieb über Usia. Er schrieb über alles, was Usia tat. Jesaja war der Sohn von Amoz. 23. Usia starb und wurde begraben. Man begrub ihn nicht bei den anderen Königen. Man sagte, er war krank. Sein Sohn Jotham wurde König nach ihm.